Mensch, hallo Boris. Hi Renz. Wie geht's dir? Ja, alles klar. Hi Schiffmeister. Ey, wisst ihr, was mit dem abgeht? Der ist voll krank. Ja, ernsthaft. Die ganze Fresse voller Mitesser. Da müssen wir echt was machen. Ja, ich denke auch. Das ist die übliche Prozedur. Denk Mitesser, schätze ich. Denn ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Vector. Mein Rap ist animalischer als Hannibal Lecter. Ja, der schmeckt da, du säufst ihn wie ne Bienennektar. Armer Amateur, hör auf einen Profi. Du bist Ofi, der Butler von Miss Sophie. So findest du uns an jeder Litfaßsäule. Hey, kein Geheule, sonst verläuft dein Lidschatten. Leider stirbst du, knirfst, ohne dass wir dich hier featuren. Fettes Brot mit nem neuen Smash-It. Wir knacken dich, Trash-Verschnitt wie ein Crash-Kid. Autos, bloß lautlos. Kannst machen nix, muss gucken zu. Dein Vater der Wurm, du nur Wurmfortsatz. Hör mein Wort, Schatz hat wildere Bilder als Shortcuts. Auf meinem Sportplatz brennt immer Flutlicht. Du hältst mich vermutlich für den Sonnenkönig Ludwig. Ich bin frischer als Mentos, krieg säckeweise Fanpost. Mein Rap ist fett, deiner ist Trennkost. Renz, ey, und Set, geh ins Bett, mon ami. Jetzt oder nie. Hallo Hip-Hop, hoffentlich geht es dir besser. Nicht zu viele Mitesser machen wir Stress, du sendest SOS. Doch in der Not ist fettes Brot dein Rettungsboot. Hallo Hip-Hop, hoffentlich geht es dir besser. Nicht zu viele Mitesser machen wir Stress, du sendest SOS. Doch in der Not ist fettes Brot dein Rettungsboot. Ich nehme Platten und dich auf. Die Schippe drücke mich in der Musik und dich aus wie eine Kippe, denn du bist auf den Mund gefallen und mir auf die Nerven. Ich bin so deaf, ich reim Nerven auf Perfen. In Schubladen oder beim Kartenspielen passe ich nie und jetzt lasse ich die Sau raus. Dampf ab und das Schiff am Stapel. Löse auf die Schnelle jeden Fall all die Fälle wie Miss Marple. Wack MC, komm auf mein Deck und sieh Schiffmeister und alt aus, denn entdecke sie. Checke die Konecke wie St. Pauli und der Kiez. Ein Liebespaar sind meine Reime und die Beats. Du bist vielleicht Chef, doch ich bin Cheffer, denn meine Reime brennen. Ich suhl mich am Pool statt wie Lebowski im Matsch. Alles ist cool, denn ich rule wie Starsky und Hutch. Doch heute ist nicht Fastnacht, Schiffmeister hat sein Hasstag. Was du reimst, ist doch Rasbach. Uralt und fettes Brot hat dich mitgeschnackt. Aus den Top-Hits in Geschmack. Hallo Hip-Hop, hoffentlich geht es dir besser. Denn zu viele Mitesser machen wir Stress. Du sendest SOS, doch in der Not ist fettes Brot dein Rettungsboot. Hallo Hip-Hop, hoffentlich geht es dir besser. Denn zu viele Mitesser machen wir Stress. Du sendest SOS, doch in der Not ist fettes Brot dein Rettungsboot. So. Jetzt kommt des Königs Gesangspassage. Ich bin cool und park mein Fahrrad in der Tiefgarage. Ich bin der Mann, der das Brot repräsentiert. Du willst streiten, gib's nicht kapiert. Doch du hörst uns in Musik und fühlst dich trotzdem geschlagen. Rein Beat und Bass, sonst noch Fragen? Alle klagen bitte in die Mega-Ecke. Denn dafür hab ich keine Zeit, weil ich die Reime checke. Du schreist mich an und beleidigst mich, doch ist mir egal, weil ich wieder mal den Bus bezahle, indem man dich nach Hause schickt, ein bisschen traurig und geknickt. Geüben und dann versuch nochmal ein Glück. Doch pack das Kinder-Keyboard ein und lass die Geige im Kasten. Du sagst, deine Beats sind fett. Ich nenn das 7 Tage Fasten. Du machst ein Gangster, doch bist das nicht. Du bist nur albern, du Pissgesicht. Wie hart du kommst, ist egal, wie Stahl oder härter. Denn du bist das Unkraut und ich bin der Gärtner. KB Baby, der kleine Riese. Und du kriegst ne Krise, verehrter wie Bertha Griese. Mahlzeit! Hallo Hip-Hop, hoffentlich geht es dir besser. Denn zu viele Mitesser machen wir Stress. Du sendest SOS, doch in der Not ist fettes Brot dein Rettungsboot. Hallo Hip-Hop, hoffentlich geht es dir besser. Denn zu viele Mitesser machen wir Stress. Du sendest SOS, doch in der Not ist fettes Brot dein Rettungsboot. Hallo Hip-Hop, hoffentlich geht es dir besser. Denn zu viele Mitesser machen wir Stress. Du sendest SOS, doch in der Not ist fettes Brot dein Rettungsboot. Hallo Hip-Hop, hoffentlich geht es dir besser. Denn zu viele Mitesser machen wir Stress. Du sendest SOS, doch in der Not. Zuerst Nordisch bei Nature und dann Jein. Das waren Smash-Hits für die Hamburger Formation Fettes Brot, die jetzt ihre aktuelle CD herausgebracht haben. Außen Top-Hits, Innengeschmack, davon hörten wir das Stück Hallo Hip-Hop. Ich sagte schon, Fettes Brot haben richtig großen Erfolg gehabt. Keiner hätte es groß gedacht und auch keiner von den großen Plattenfirmen hätte auf diese Band nur allzu viel verwettet. Nur seitdem Fettes Brot so richtig rausgekommen ist, wedeln die Firmen mit den Scheckheften sozusagen, um ähnliche Bands einzukaufen. Eine ähnliche Formation, die, sagen wir mal, auch ähnlich frei an die ganze Sache herangeht, ist Fishmob aus Flensburg. Die musikalischen Aktivitäten dieser Gruppe sind also nicht nur auf Hip-Hop beschränkt, sondern sie machen wirklich zu allen möglichen Stilen, bringen sie Platten heraus. Aber unter Fishmob rappen sie halt, was das Zeug hält, und sehr, sehr speziell, muss man wirklich sagen. Männer können seine Gefühle nicht zeigen, heißt die CD. Und davon hören wir jetzt Bonanza Rat. Cosmic DJ, der schreckliche Sven. Cosmic DJ, der schreckliche Sven. Stachi und Kotze sind die coolsten Boys auf der ganzen Welt. Morgens esse ich Cornflakes und abends esse ich Brot. Und wenn ich lang genug gelebt hab, dann sterbe ich und bin tot. Ja, so ist das mit dem Leben. Cornflakes hält für immer. Nur die Frage nach dem Tod, wird es dann besser oder schlimmer? Müßig ist es, darüber nachzudenken. Die Zeit, die man dafür investiert, die kann man sich auch schenken. Darum denk ich an das Jenseits und die ganzen Dinge dann. Es gibt so viele schöne Sachen, die man jetzt schon machen kann. Ich zum Beispiel spare gerade für einen dritten Rückspiegel am Bonanza-Rad. Dazu eine Rolle gelb, schwarzes Lenkerband. Seit Wochen sammle ich dafür schon den Flaschenpfand. Das technische Niveau unserer Zivilisation findet Erscheinung auf der Mittelstange Manifestation. Und genau aus diesem Grunde ist mein ganzer Stolz eine neue Schaltkonsole aus Sandel. Holz. Ich hab vier Gänge und einen Leerlauf. Das bedingt, dass sich der Fußgänger die Haare rauft. Denn die Fußgängerzone, das ist mein Revier. Und für jeden Überfahrenen gibt's eine Kerbe zu Zier. Oma zählt halb, Frau mit Kind zählt zwei. Und Hund oder Katze mit einem Punkt dabei. Wenn ich mit 30 km/h auf mein Opfer zu rase, läuft mir Adrenalin aus Ohren, Mund und Nase. Den ganzen Lenker voller Kerben, das ist mein Ziel. So manche Einkaufstour endet unter meinem Profil. Trill ich in die Pedale, verglühen die Reifen. Ich spiel das Kumpel noch Zebrastreifen. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt, damit dann jeder sieht. Was für ein geiles Rad ich hab, ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt, damit dann jeder sieht, was für ein geiles Rad ich hab. Nur noch auf dem Thunderbird, der Bund, die fährt ein Panzer. Mir doch scheißegal, ich bleib bei meinem Bonanza. Radverkehr hin und her. Ich liebe meine Mutter, doch mein Rad geht noch mehr. Es macht mich sehr populär in der Clique. Ich klicke auf die ganze motorisierte Sippe. Ich komm von Hamburg nach Berlin und der Benzin. Vom Buna in den Schacht ohne Kraft mit meinem Bonanza-Rad. Starten wir gemeinsam, reist du das Ziel später. Denn der Vorteil liegt bei mir. Ich hab ein schnelles Tachometer. Seh näher an einem Stau, steh ich daneben und bau. Aber sicher kein Unfall, ne? Genau. Ein Lenkerradio mit 225 Watt garantiert einen dicken, fetten Sound. Der Pier darf erhaut, ich fahre schneller als erlaubt. Auf Tempo 30 scheißig und auf Nägel scheißig auch. Denn Ching Chang Chong, Nagel geht es schlau. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt, damit dann jeder sieht, was für geiles Rad ich hab. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt. Ich fahre mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt, damit dann jeder sieht, was für geiles Rad ich hab. Achtung, ich komme. Mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt, ich fahre. Mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt, ich fahre. Mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt, damit dann jeder sieht, was für ein geiles Rad ich hab. Ich fahre. Mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt, ich fahre. Mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt, ich fahre. Mit dem Monatsarrad durch die Hansestadt, damit dann jeder sieht, was für ein geiles Rad ich hab. Ich ruf sie an, doch sie ist nie erreichbar. Viele wie sie gibt schon, doch sie ist nicht vergleichbar. Sie ist niedlich, sie sieht niedlich aus. Ich lieb sie mehr als sie verdient. Ich sagte, Homie, ich krieg sie. Ich hab ihrem Mann zuvor gesprochen und nach Davidoff gerochen. Hab sie trotzdem nicht gekriegt und frag mich, was hab ich verbrochen. Kannst du kochen? Na klar, ich spiele doch in der Kantine. Also zieh keine Miete und koch für die Biene. Ich würde ja so gerne, doch sie lässt mich nicht. Und bei mir sagt sie immer nur, ich ess das nicht. Ah, stress das nicht. Nein, ich glaub, da fest an mich, das nicht schaffe, das weiß ich schon seit gestern. Ich wollte sie einladen zu unserem letzten Auftritt. Shit, da wollte sie auch nicht mit. Ich lieb sie so sehr, doch sie lässt mich nicht ran. Ich sage dir, Baby, du machst mich so an. Du machst mich so an. Du machst mich so an. Doch ich komm nicht an dich ran. Du machst mich so an. Du machst mich so an. Du machst mich so an. dass ich dich entschlaff. Ich kann sie glücklich machen und zum Lachen bringen. Für sie singen, über meinen Schatten springen und ihr Glück bringen. Und du kannst Tickets kaufen und mit ihr in Süden fliegen. Sie würde trotzdem abends nicht mit dir am Strand liegen. Doch ich muss sie jetzt kriegen, denn mein Puls geht nach oben. Sie macht um mich einen Bogen, leider hatte ich gelogen. Denn ich hab ihr erzählt, ich wär Popstar und feier. Gar nicht, du Idiot, sie macht dich mal geil. Weil alles, was sie anpackt, wächst bei ihr von ganz alleine. Ging sie zwischen meine Beine, müsste ich sofort an die Leine. Denn deine Gefühle würden alle eskalieren. Ich würde alles, ja wirklich alles an ihr probieren. Wenn sie schmeckt, wie sie aussieht, bin ich mit von der Partie. Na, ihr wisst ja, wie es ist, wir kriegen sie nie. Ich lieb sie so sehr, doch sie lässt mich nicht ran. Oh, ich sage dir, hey. Du machst mich so an. Du machst mich so an. Du machst mich so an. Doch ich komm nicht an dich ran. Du machst mich so an. Du machst mich so an. Du machst mich so an. Dass ich nicht einschlafen kann. Jo! Doch ich komm nicht an dich ran. Du machst mich so an. Du machst mich so an. Du machst mich so an. Dass ich nicht einschlafe. Das war die Jazzkantine, ein Kombinat aus Hamburger Musikern und bekannten Rappern, wie zum Beispiel Smudo von den Fantastischen Vier. Oder gerade haben wir auch Alexei gehört. Alexei ist Rapper von Phase 4, aber hat auch eine Soloplatte herausgebracht und davon hören wir jetzt folgendes Stück. Soweit jeden Streit, der verbleibt seit Leid, existiert zu schlichten, vernichten. Da ist der Name, der nun davon berichten wird, und man hört ihn schon. Alexei fährt in seinem niegelnagelneuen Cabriolet um den Block und macht keinen Stopp. Hip-Hop im Nonstop zum 18. Stock. Bricht die Musik im Anstieg. Lieb mit Antrieb, Herzen wie Dynamit. Die Zeit, die verblieb, stieg und der Trieb besiegt die Langeweile, die bei jedem Lied ausblieb. Nun, was tun, sprach Zeus. Ich bereu's, dass es scheuß, plus Licht und nix Neues. Also komm vom Balkon, die Saison hat begonnen. Schluss mit dem Song, keiner lalalalalong. Denn du bist der, genau der, der geht anders wert. Du bist der, genau der. Du bist der, genau der, der geht anders wert. Du bist der, genau der. Du bist der, genau der, der geht anders wert. Du bist der, genau der, der gerne anders wär. Du bist der, der gerne anders wär. Du bist der, der gerne anders wär. Es ist schwer, hör her, doch wer regelt dein Verkehr? Es steht nicht, es geht nicht, doch es bewegt dich. Es ist eine Kraft, die regt dich alltäglich. Du bist ungenießbar, spießig und eklig. Deine Schleime reißt unerträglich und klebt dich fester, fester als Ego, mein Bester. Geläster ist die Konsequenz deiner Schwester und allen anderen, die du sonst noch kennst. Dich verrennst, nicht mehr auskennst und flänzt und rennst davon. Willst zurück auf den Balkon, wirst gebremst, bist dein eigenes Gespenst und Angst ist deine Frequenz. Was nun, was tun, sprach Zeus. Ich bereu's, dass es scheußt, plus Licht und nix Neues. Also komm vom Balkon, die Saison hat begonnen. Schluss mit dem Sonn, keiner lalalalalong. Denn du bist der, genau der, der geht anders wär. Du bist der, genau der. Du bist der, genau der, der geht anders wär. Du bist der, genau der. Du bist der, genau der, der geht anders wär. Du bist der, genau der. Du bist der, genau der, der geht anders wär. Du bist der, der gerne anders wär. We'll be right back. genau der, der genau das wert. Du bist sehr genau der. Du bist sehr genau der, der genau das wert. Du bist der, der genau das wert. Du bist sehr genau der, der genau das wert. Du bist sehr genau der. Du bist sehr genau der, der genau das wert. Du bist sehr genau der. Du bist sehr genau der, der genau das wert. Du bist sehr genau der. Du bist sehr genau der, der genau das wert. Du bist der, der genau das wert. Du bist sehr genau der, der genau das wert. Richtig auf Pop-Rack, Pop-Rap mit der ernsten Text der, der gern anders wäre von Alexei. Einen etwas anderen Ansatz haben die Glocken der Revolution. Die Glocken der Revolution, ein freies Kombinat aus Formationen wie State Departments oder Anarchist Academy. Das sind alles Hip-Hop- und Rap-Formationen aus Deutschland. Sie haben sich zusammengetan und haben mehr oder weniger alte Punk-Songs genommen und sie mehr oder weniger in neues Rap- und Hip-Hop-Kostüm verfrachtet. So ganz so alt ist der nächste Song nicht. Er stammt von den Boxhamsters, nennt sich Alter Film und den hören wir jetzt in der Formation oder in der Version der Formation Glocken der Revolution. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Mein Name ist der Boy. Gibt's doch gar nicht. Ich steh in der Disco und denke, gibt's doch gar nicht. Waren die Frauen eigentlich schon immer so tranig? Ich hab's satt. immer der Blödmann zu sein, der auf euch zugeht. Ich fang mir keinen Kopf mehr ein, ich lass es einfach sein, auf euch zuzugehen. Das fällt mir nicht leicht, doch ihr müsst mich verstehen. Ich mach mich doch nicht zum Affen, ihr müsstet es so raffen. Auch ohne zu paffen unterscheide ich mich von allen Lappen. Doch okay, ich muss der Frauenwelt eines zugestehen. Die meisten Männer sind echt Männer, das hab euch gesehen. Da kann man auch verstehen, warum die Frauen sich so benehmen. Warum sie in der Ecke stehen, anstatt auf Männer zuzugehen. So geht's nicht weiter, es wird Zeit, dass damit Schluss ist. Hör den Kerl jetzt doch mal zu, dann weißt du, was Schluss ist. Ich zeige dir, was Lust ist, zeige dir, was Genuss ist. Geh mit einem von den Kerls, jetzt zeig dir dann, was Frust ist. Doch ich fürchte, ich bin nur ein Tropfen auf das heiße Bein. Es müssten viel mehr Männer ultimative Lover sein. Doch egal, die Frau geht, in Begleitung ist sie nicht. Warum kommt sie nicht zu mir? Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Was soll ich sagen? Gibt's doch gar nicht. Nach Hause und denke, gibt's doch gar nicht. 3 Mark für eine Fahrt, keine Frage, die spar ich. Und das bei dem Service, man darf noch nicht mal rauchen. Und macht man das dann doch, fängt der Fahrer an zu fauchen. Wie schon gesagt, ich bezahl einfach nicht. Schlecht ist dann natürlich, wenn man mich dann anspricht. Darf ich ihren Fahrschein mal sehen, junger Mann? Den habe ich natürlich nicht, oh shit, jetzt bin ich dran. Das Spiel ist aus und ich gebe ihm einen Ausweis. Jetzt hat er meinen Namen, meine Daten, so'n Scheiß. Auch die anderen Passagiere haben das jetzt geschickt. Ich bin schwarz gefahren und wurde dabei entdeckt. Tja, ich habe im Stress wohl den Fahrschein vergessen. Doch die Leute sehen mich an, als würde ich Kinder essen. Wie ein Schwerverbrecher, oh Mann, wie unangenehm. Und es ist auch schon das 8. Mal, das ist das Problem. Er gibt mir den Fahrschein, drauf steht 60 Mark. Doch das rechnet sich, fährt man schwarz jeden Tag. Doch eine Woche später klingeln die Bullen und holen mich wegen Spaß. Wann sitze ich jetzt im Knast? Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Was soll ich sagen? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Das Fenster auf und denke, gibt's doch gar nicht. Ich guck mir unsere Umwelt an und frag mich, wozu plane ich? Ob Regenwaldabholzung, Atomkraft, Ozon noch. In der Nordsee, Bohrinseln und was weiß ich sonst noch. Kurz gesagt, ganz schlecht gelaufen. Alles, was mir bleibt, ist ein Stückchen Regenwald zu kaufen. Ich bin kein Pessimist, sondern einfach Realist. Wie soll man denn was ändern, wenn man gerade mal 20 ist? Jetzt mal ganz im Ernst, vor kurzem war ich noch ein Kind. Und ich kann nur sagen, unsere Eltern waren wohl zu blind. Wie auch immer, ich gehe raus, freu mich über das Sonnenlicht. Doch davon kriegt man jetzt Krebs, das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Was soll ich sagen? Gibt's doch gar nicht. Ja. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ist das zu fassen? Gibt's doch gar nicht. Tja. Gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Aus Dortmund direkt in die Charts. Das war der Wolf mit seinem Hit Gibt's doch gar nicht. Weiter geht's mit einer Formation. Sie nennen sich Verschaoten oder Verschaoten. Und mit Chaoten, da haben sie auf jeden Fall viel zu tun. Denn man hat so das Gefühl, es ist absoluter Nonsense-Rap. Es will auch nicht verkaufen. Beziehungsweise man geht hier auch auf den Hörer auch nicht besonders direkt zu, sondern es ist wirklich sehr, sehr chaotisch, was da auf einen zukommt. Aber das macht es wahrscheinlich gerade so interessant. Morgen Muffel, Melancholie, Melodie. Verschaoten. Vom Wecker, der Schlafverstrecker, scheiße. Das Geräusch enttäuscht mir zu wieder. Öffne und schieße Augenlider wieder. Steck den Stecker in die Buchse und gib die Energie. Oder flieh wie die Kavallerie vor dem Feind zurück. Ab in den Schlaf, Augen wieder zu. Doch brav folgst du instinktiv dein Moralparagraf 2 Absatz 3, sei nicht lau, mach nicht blau, sondern stets frisch, frontfrei, fröhlich bei der Arbeit dabei. Augen wieder auf. Jeden Morgen geborgen, bevor der Alarm kam, warm in der Decke, Geist bald auf der Strecke, Motorik an der Strecke, an jener Tage, wo ich wage, nach meiner Umweltlage frage und dich im Halbpennen erkenne. Wetterlage, ich ne graue Flagge. Erfolg dich Schmuddel, wenn der resigniert. Die Stimmung alarmiert, die Szene, in der ich verbinde lange auf der Wange mit einer Träne gehen. Ach, welch Glücksträne, gedacht mit Ironie, sing ich meine Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Das ist die Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Es ist die Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Das ist die Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Es ist die Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Das böse Erwachen, rabiat im Bad. Ein Spiegel, ein Anabat. Wer hat den größten Augenrand im Land? Schachen, doch sprechen Bänder. Genauso wie mein geschrumpfter Morgenständer. Mein kleiner Peter spricht für Stimme und Barometer. Spiegelblick, jämmerlich. Potzblitz, meine Augen sonst schon ein Schlitz. Jetzt nur noch ein Strich, Punkt, Punkt, Komma. Fertig ist das Muffelgesicht. Sprich morgen Aroma, sitzt mit der Po. Wacke auf dem Klo, Pissattacke. Und in mein Stimmungsniveau ist die eines arbeitenden Eskimo. In Marokko, in einem Dattelpalmdepot. Eine Plantage mit Drainage fährt sie genau dieselbe Visage. Miene, denn ich diene der Alltagshysterie. In diesem Sinne, so mich meine. Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Das ist die Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Das ist die Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Wasserstrahl werde ich von Mal zu Mal wieder wach. Ach, wenn ich an den bevorstehenden Alltag denk, dann fühle ich mich so matt und ich schaff mich jetzt völlig schwach. Dann tauch ich farbenfroh, kreativer Lichterlor, Mensch, in die kalte graue Masse ein. Trockne ab mein Bein, geh zur Szene reinigen und muss mich dann auch mit dem Gewissen einigen und dem Meinigen und manchmal sehr peinigen Weg zu gehen. Lichter hoch und wiederholen, fünfmal in der Woche aufzustehen. Erstick vis-à-vis an der Monotonie. Da hilft auch nicht der Blick zum Wetter. Pünktlichkeit, Gefahr, Zeit zum Losfahren. Stimmung wieder necker. Index perplexed auf den Tiefpunkt. Rezession meiner Laune. Produktion gegen Hochkonjunktur an einer Schnur für die Alltagsdepression. Das Leben ist immer nur so schwer, wie man es sich selbst macht. Doch gehöre ich nicht zu den Menschentypen, der morgens lacht und die Freude erneut. Gebe ich mal wieder kein Gold auf diesen Morgen. Nimm alles mit Ironie und falls beim Losfahren meine Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Morgenmuffel, Melancholie, Melodie. Immer schön langsam, damit alles gut. Nur keinen Stress, dann wird alles gut. Immer schön langsam, dann wird alles gut. Nur keinen Stress, dann wird alles gut. Immer schön langsam, dann wird alles gut. Nur keinen Stress, dann wird alles gut. Immer schön langsam, dann wird alles gut. Nur keinen Stress, dann wird alles gut. Ein Blick, ein Lächeln, ein Blinzel in die Sonne. Heute lasse ich mich gehen, ganz ohne Kontrolle. Von oben oder von hinten spiele ich mit meinen Sinnen. Dabei kann ich nur gewinnen, ja unser Tag kann beginnen. Heute schalte ich einen Gang zurück. Schön langsam geh ich das Ganze an. Erstmal ist jetzt Frühstück dran. Hör mir meine Lieblingsplatte an. Find, dass der Chef mich heute am Arsch leckt. Hey, ja kannst du das machen? Na und ob ich das kann? Ich kann machen, was ich will, der Sommerbucke runterrutscht. Ich stress mich täglich ab und sag mir, was ich davon hab. Bin fertig mit den Nerven und schlecht drauf den ganzen Tag. Mag nicht mehr, ist mir zu stressig. Finde ich nicht lässig, finde ich nicht gut. Aber weiß ich doch genau, was mir gut tut. Immer schön langsam, damit alles gut. Nur keinen Stress, damit alles gut. immer schön langsam, damit alles gut. Nur keinen Stress, damit alles gut. Immer schön langsam, damit alles gut. Nur keinen Stress, damit alles gut. Immer schön langsam, damit alles gut. Nur keinen Stress, damit alles gut. Göttingen braucht Weile, hat meine Oma schon gesagt. Gesagt, getan, ist damit immer gut gefahren. Schön langsam kommst du viel reicher an. Denn der Weg ist das Ziel und das Leben ist ein Spiel. Und hat keinen Geschwindigkeitsrekord zum Ziel. Überhaupt viel zu viel Stress im Spiel. Da spiel ich nicht mehr mit, hey, wo das Ziel? Du siehst nur noch dies und jenes und willst möglich alles nur schnell und viel und mehr. Und angekommen fragst du dich, wie komm ich hierher? Alles verpasst, du hast nichts kapiert, ging viel zu schnell, hinter dir alles ausradiert. Und du merkst plötzlich, dein Glück ist nicht reell. Drum eile mit Weile, der Spruch ist alt, aber gut, du merkst nach einer Weile, wie gut's dir tut, alles schön langsam anzugehen und zuschauen zu können, wie Dinge entstehen. Du kriegst wieder Mut, denn es tut dir so gut, weil du ja jetzt weißt, wie die Mutter aller Dinge heißt. Ja, Ruhe und Gelassenheit. Immer schön langsam, damit alles gut. Nur keinen Stress, damit alles gut. Immer schön langsam, damit alles gut. Nur keinen Stress, damit alles gut. Immer schön langsam, damit alles gut. Nur keinen Stress, damit alles gut. Immer schön langsam, damit alles gut. Nur keinen Stress, damit alles gut. Der Chef Stress. Immer schön langsam. Der Lehrer Stress. Immer schön langsam. Der Freund Stress. Immer schön langsam. Die Freundin Stress. Immer schön langsam. Das Finanzamt Stress. Immer schön langsam. Die Familie Stress. Immer schön langsam. Die Polizei Stress. Immer schön langsam. Die Plattenfirma Stress. Immer. Der Anti-Stress-Rap kam von Schönheitsfehler, eine Wiener Formation, zu finden auf dem Sampler Das Gelbe vom Ei, auf dem noch viele Bands zu finden oder Formationen zu finden sind, die wir heute schon in dieser Sendung gehört haben. Eine Gruppe, die doch nicht zu finden ist, die aber trotzdem jetzt hier zu hören ist, Tic-Tac-Toe, sind ziemlich stark in die Charts aufgestiegen. Leck mich am ABC oder Ich finde die Scheiße, solche Titel von ihnen. Aber ein Titel, den ich persönlich für den besten Titel von ihrem Album halte, der ist bis jetzt noch nicht so richtig nach vorne gegangen. Ruhrpott Niggas Tic-Tac-Toe aus Oberhausen. Ich raube immer Zechen aus, wenn ich wieder Kohle brauch, hau ich alles offen, Kopf, fahr mein Cadillac zu Schrott. Boah, ey, that's my way, ey, ich weiß, wo ich steh. Ey, Mann, ich liebe meine Pumpgun. Pack mich an, pack mich an, pack mich an. Sonst knall ich dir den Schiedel weg, du laberst doch hier nur drei Code. Hast du was zu kissen, denn dann kannst du dich verpissen. Das ist mein Revier hier und ich werd zum Bier hier. Ich bin von der Schnuller-Gang und jetzt macht's eng. Wir schicken unsere Macke auf den Strich und parieren sie nicht. Gebt jetzt was ins Gesicht, denn es ist ihre Pflicht. Für uns zu schaffen, braucht er gar nicht so zu gassen. Und wenn sie zu früh erschaffen, an die Waffen, an die Waffen. Dann fangen wir die Straßen ab, wo jeder eine milde Gabe hat. Und haben sie mal nicht, sag ich, hau ab, doofig. Ich schreiß dir ins Gesicht. Ruhrpott, Nigga!